WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder 1 Uhr und schon wieder sind wir da. Ihr seid auch da, das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute auf freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben und haltet euch, wenn es geht, relativ kurz in der Mail. So, die ersten Anruferinnen, zwei sind es gleich, sind Alina und Ronja, beide 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich kann mit euch beiden gleichzeitig sprechen. Ja, genau. Das ist sehr gut. Ja, weswegen meldet ihr euch? Was ist euer Thema? Wir wollten mal ein bisschen erzählen, weil wir im Moment einen Roadtrip durch Kanada starten und eigentlich du dabei so unser treuer Begleiter bist und wir Tag ein, Tag aus deine Sendung hören. Ihr ruft im Moment aus Kanada an? Ja, richtig. Das ist ja toll. Und wie lange seid ihr schon unterwegs? Wir sind seit gut anderthalb Monaten unterwegs. Und wo seid ihr jetzt genau im Moment? Wir sind jetzt gerade in den Rockies, also in den kanadischen Rockies. Wow, wie toll. Ich beneide euch sehr. Ja, es ist echt unfassbar toll und schön. Ich kann es auch selber gar nicht richtig glauben, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, wie ist denn das Wetter und die Temperatur im Moment in den Rocky Mountains? Ah, es ist frisch. Also die Kanadier sagen, es sind milde minus 10 Grad. Aber ja, es ist schon kalt. Also in der Tat minus 10 Grad im Moment. Ja. Also letzte Woche hatten wir noch so eine letzte Woche Indian Summer, da waren es teilweise knapp unter 20 Grad. Ja. Und dann ging es ganz schnell und jetzt sind es minus 10. Jetzt höre ich gerade, Alina und Ronja, wir haben ein Bild von euch vorliegen. Ja, das ist schön. Zwei Mädels vor einem Gletschersee, einem See und im Hintergrund massives Gebirge mit etwas Schnee auf den Kuppen. Ja, ganz genau. Das war halt auch mitten in den Rockies vor ein paar Wochen. Ja. Und wir haben da unsere Nacht verbracht. Das war so ein kleiner Abstellplatz und wir haben da geschlafen und morgens sind wir aufgestanden und dieser riesige Berg und dieser Gletschersee Toll. Lag vor uns. Toll. Ja. Das trifft genau meinen Geschmack. Ja, das glaube ich. Ja, du bist immer in Lappland unterwegs. Ja, genau. Und da gibt es auch solche Gegenden, die ähnlich aussehen. Also das ist genau mein Ding. Du hast gerade gesagt, ihr habt gerade gesagt, da seid ihr aufgewacht. Wo schlaft ihr? Wir haben uns, also im Osten sind wir gestartet, im Osten Kanadas. Und da drüben haben wir uns einen Minivan gekauft, den wir umgebaut haben zu einem Schlafvan im Grunde. Also die Sitze raus und Bett rein und... Das heißt, ihr seid völlig, völlig flexibel, wo ihr schlaft. Ihr müsst nicht immer irgendwie ein Zelt aufbauen oder ein Hotel suchen oder sowas. Ja, genau. Also jetzt langsam wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil wir keine Standheizung haben. Und jetzt langsam müssen wir schon ein bisschen von Hostel zu Hostel springen, weil es im Auto doch echt kalt ist. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir wirklich machen können, was wir wollen und wo wir wollen. Was ist denn jetzt noch geplant? Wo soll die Route noch hingehen? Also erstmal fahren wir jetzt nächste Woche wieder Richtung Norden, aber das sind trotzdem noch die kanadischen Rockies, aber dann der Norden davon. Und dann geht's wieder Richtung Süden, wo wir dann hoffen, dass es ein bisschen wärmer wird und vielleicht auch noch ein paar Nächte im Auto verbringen können. Ich höre im Hintergrund Geräusche. Sind das Kinder oder Tiere oder was höre ich da? Ja, es war gerade ein sehr unglückliches Kind. Wir sind gerade mitten in so einer Stadt. Also wir sind gerade aus dem Auto ausgestiegen. Ach so. Deswegen sind wir jetzt mitten in der Stadt. Ich hab dir gerade am Anfang gesagt, wir die Sendung hier begleitet euch. Ja, genau. Ja, also wir sind die letzten paar Wochen haben wir auf einer Alpaka-Farm hier auch in den Rockies gearbeitet. Mhm. Und wir mussten jeden Tag sehr, sehr viel Scheiße schaufeln. Und da war deine Sendung immer eine sehr große Hilfe. Und die Zeit ist doch viel schneller rumgegangen. So. Ah, das heißt, es ist nicht nur eine reine Reise, sondern ihr jobbt auch zwischendurch. Ja, genau, ja. Also Was habt ihr schon für Jobs sonst so gemacht? Das ist eigentlich so größtenteils alles. Also wir hatten mehr Farmarbeit. Wir haben im Osten auf einer Farm gearbeitet und jetzt hier haben wir auf einer Farm gearbeitet. Und so wird es auch weitergehen, weil wir nicht so lange hier sind. Wir sind noch bis Januar hier. Mhm. Und es ist dann schwierig, einen Job zu finden für so kurze Zeit. Stimmt. Die Leute planen ja langfristiger dann. Ja. Ich war noch nie in Kanada in meinem Leben. Wie sind die Kanadier? Oh, super nett und offen, total herzlich. Man wird super schnell aufgenommen in alles. Es ist so schön. Wir hatten zum Beispiel, gestern hatten wir kurz mal ein Problem mit dem Auto und wir hatten 10 Sekunden die Motorhaube offen und es standen schon 3 Leute um uns rum, die uns ihre Hilfe angeboten haben. Ja, super. Das ist also gut. Das ist ja nett. Ja, das ist wirklich genauso, wie man sich das vorstellt. Sie entschuldigen sich für alles und sie sind super lieb und es ist wirklich genau dieses Klischee, das bestätigt sich eigentlich. Wenn die hören, dass ihr beiden aus Deutschland kommt, was kriegt ihr da so für ein Feedback? Interessieren die sich für Deutschland? Super. Wissen die was über Deutschland? Ja, also die freuen sich immer total. Also ich hatte das öfter mal, wenn man so in Europa rumgereist ist, dann ist das ja vielleicht manchmal ein Problem, auch dass man noch beschimpft wird, teilweise, was totaler Schwachsinn ist. Aber hier ist es ganz anders. Also die Leute freuen sich total und sind total interessiert und stellen auch Fragen. Und ja gut, Merkel kennen sie und viel mehr dann jetzt auch nicht, aber die sind super interessiert und freuen sich einfach total und sind auch überrascht, dass so junge Mädchen hier alleine durch Kanada reisen. Das finde ich total toll. Wie kam denn überhaupt die Idee zustande, dass ihr euch nur gerade für diese Reise Kanada ausgesucht habt? Eigentlich war das schon immer so unser Traum, also schon seit Jahren, seit 3, 4 Jahren haben wir davon eigentlich geredet und dass wir auf jeden Fall nach dem Abi weg wollen und Australien und Neuseeland bei uns zu warm und zu überrannt so ein bisschen. Mhm. Und dann Kanada, diese Landschaft einfach, diese Gletscher sehen, wie man auch auf dem Foto sehen konnte. Und das ist einfach schon immer so ein Traum gewesen. Und deswegen hat es dann jetzt geklappt, Gott sei Dank. Offensichtlich zieht es euch dann in der Tat in die kälteren Regionen. Denn wie gesagt, es wird ja jetzt immer kälter demnächst. Ja, total. Es wird auch noch mehr Erfahrung, wenn wir dann hier bei minus 30 Grad stehen. Und ja, genau. Also meine krasseste Erfahrung in Lappland sind 32 Grad Frost und Schneesturm. Das war schon ziemlich heftig. Okay. Aber ich find's toll, wenn man gut angezogen ist, ist das perfekt. Also für mich ist das perfekt, das Wetter. Es könnte noch kälter werden. Ja, das stimmt. Also es ist immer ein bisschen schöner, wenn man drin sitzt und sich dann alles so anguckt. Ja. Aber das ist total gemütlich, wenn man aus so einer Eiseskälte dann irgendwann in eine Hütte kommt und sich den Kamin anmacht und was Heißes trinkt und so. Das ist ein Traum. Ja, und auch einfach dieses, dass man so diese kleinen Dinge so schätzen lernt, so wie ein Bett oder eine Dusche. Genau, ganz genau. Ja. Ihr treibt euch da ja in ziemlich einsamen Regionen offensichtlich auch rum. Habt ihr irgendein besonderes Wildtier schon gesehen? Wir haben alles gesehen eigentlich. Ja. Gerade heute standen noch so Schafe, die hier in den Rockies leben. Die standen heute noch auf der Straße. Ja. Da mussten wir schnell runterbremsen. Habt ihr Bären gesehen? Bären und Bären gesehen, ja. Ja. Ja. Also meist aber leider tot am Straßenrand. Aber heute sind wir auch an einem Bären vorbeigefahren, der so an den Schienen, also direkt am Highway stand der quasi an den Schienen. Und das ist sowas, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man fährt dran vorbei und sieht aus wie im Film. Ja. Gar nicht. Ja, das ist völlig irreal. Das glaube ich. Ja. Ihr beiden seid gute Freundinnen? Ja. Ja. Und wenn die Reise vorbei ist, ihr habt gerade Abi gemacht, habt ihr gesagt, was ist dann geplant? Was wollt ihr machen? Ursprünglich war Studium geplant und jetzt so mal gucken, was diese Reise jetzt noch so über den Haufen wirft alles. Ich ahne es ja schon, ihr verliebt euch in irgendeinen knackige Kanadier und ihr werdet Kanadierinnen. Ja, mal schauen. Nein, also Kanada bin ich jetzt nicht so abgeneigt, aber es ist halt, man lernt halt auch über sich viel mehr und was man sich früher so vorgestellt hat mit Studieren, gut Geld verdienen und Familie gründen und das ist dann alles, das ist irgendwie nicht mehr so. Also man sieht schon so andere Seiten vom Leben. Ja, deswegen finde ich toll, dass ihr sowas macht. Ich finde, das sollten alle Leute machen, die Abi hinter sich haben oder vielleicht auch eine Berufsausbildung. Erstmal ganz abtauchen in eine andere Welt, weil man erlebt sich in der Tat anders und kriegt vielleicht auch einen anderen Blick aufs Leben und lebt dann danach vielleicht auch irgendwie anders als vorher. Ja, genau, das ist es. Also man kriegt einen viel weiteren Horizont und man lernt viel mehr über sich selbst auch. Und das ist einfach total wichtig. Genau. So, ihr beiden, jetzt wünsche ich euch weiterhin eine tolle Reise. Genießt den kanadischen Winter. Kommt gut wieder und habt tolle Erfahrungen für euer Leben. Ja, wir sehen uns im Februar übrigens in Detmold. Ah, wie schön. Da seid ihr auf der Tour, bei meiner Lesetour. Ja. Talktour, genau. Die Lesetour. Sehr gut. Ja. Alina und Ronja, danke für den Anruf und alles Gute. Ja, danke dir und eine gute Nacht noch und danke für das Gespräch. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, gerade haben wir es ja schon angesprochen. Ich gehe nächstes Jahr in der Zeit von Januar bis Ende April auf Talk-Tournee durch Nordrhein-Westfalen. Ich bin in sehr vielen Städten, größeren Städten, kleinen Städten. Und wenn ihr zu diesen Veranstaltungen kommen wollt, dann klickt doch mal auf 1live.de. Ich würde mich freuen, wenn sehr viele kämen und ich vielleicht wirklich den einen oder anderen von euch Fans dieser Sendung dann bei der Veranstaltung auch mal sehen würde und sehen könnte. 1live.de, alles weitere zu der Talk-Tournee nächstes Jahr Januar bis April. So, weiter geht es mit Emma, 19 Jahre. Guten Morgen, Emma. Morgen. Hallo, Emma. Also seit ich deine Sendung höre, wollte ich eigentlich schon wegen dieser einen Sache anrufen, aber ja, irgendwie habe ich mich nie dazu durchringen können. Aber heute. Ja, aber heute, genau. Sehr gut. Dann leg mal los. Genau. Also es geht im Prinzip darum, dass es manchmal bei mir so ist, dass halt eine extreme Wut hochkommt. Und das ist dann teilweise so stark, dass ich halt überhaupt keine Kontrolle mehr über mich selbst habe. Und die Wut geht dann auch meistens erst dann weg, wenn ich mich irgendwie selbst verletze. Also sei es dadurch, dass ich mich beiße oder halt sonst irgendwas mache. Mhm. Und Wo beißt du dich selbst hin? Also hauptsächlich in die Arme, weil das halt meistens so das Körperteil ist, was man halt direkt bei sich hat. Also so, ne? Und beißt du so stark, dass die Arme bluten? Also bluten jetzt nicht, also manchmal sieht man halt schon Blut, aber es läuft da jetzt nicht in Strömen raus oder so. Aber du fügst dir auf jeden Fall starken Schmerz durch das Beißen zu. Ja, genau, weil halt sonst geht die Wut meistens nicht weg und so ist halt dieser Schmerz, der mich zurück in die Realität holt. Wie lange dauert so ein ich nenne es mal Anfall, Wutanfall und was du dann machst, wie lange dauert das? Also das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal ist es halt nur von kurzer Dauer und dann beiße ich mich auch kurz. Also es muss dann auch nicht so stark sein, dass da irgendwie Blut zu sehen ist, sondern dann wirklich nur ganz kurz. Dann sind es vielleicht ein paar Sekunden, aber manchmal geht es halt echt schon minutenlang. Zumal ich dann auch noch am Anfang versuche, ja, diese Selbstverletzung zu vermeiden. Also dass ich dann versuche, ruhig durchzuatmen oder vielleicht irgendwie Musik zu hören, damit ich dann irgendwie runterkomme, aber das funktioniert halt meistens nicht und dann eskaliert es dann doch. Hast du dich mit Gegenständen auch schon verletzt? Also das jetzt nur einmal, das war aber auch nur so, dass dann, ich habe hier immer meistens so ein Taschenmesser auf meinem Schreibtisch liegen, es lag dann da und dann bin ich halt kurz über meinen Arm gegangen, aber es war auch nur einmal und... Wenn wir beide jetzt uns gegenüber säßen und du würdest mir deine Arme zeigen, wie sehen deine Arme aus? Also das ist es, ja. Also das ist von dem Messer sind da jetzt noch ein paar, zwei rote Striche, aber ansonsten sehen die ganz normal aus, weil diese Bisswunden gehen eigentlich noch ein, zwei Tagen, manchmal ein bisschen länger, gehen die halt wieder weg. Emma, wie lange hast du das schon? Ja, das ist jetzt das Traurige. Ich habe das halt schon seit Jahren, also... Vielleicht seit ich 11 bin ungefähr, nur das Problem ist halt, dass halt monatelang manchmal gar nichts ist, also dass dann alles ganz normal ist, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann kommt es halt ganz plötzlich wieder hoch und dann habe ich es manchmal auch mehrfach in der Woche oder es kommt halt nur einmal und dann ist wieder wochenlang nichts. Und es überkommt dich quasi, du kannst das gar nicht steuern? Also manchmal gibt es halt einen direkten Auslöser, also zum Beispiel, wenn ich mich mit meinen Eltern gestritten habe, also das Problem bei uns ist halt, dass wir schon sehr oft sehr extrem streiten und das hat dann so, keine Ahnung, so banale Gründe, die man eigentlich gar keinem erzählen darf, weil es eigentlich nur peinlich ist, aber das wiegelt sich dann so hoch und manchmal hat es halt, ja. Aber der banale Grund kann eben dann der Auslöser sein dafür. Der Streit durch den banalen Grund. So ganz, du wirst wahrscheinlich selbst oft und viel schon darüber nachgedacht haben. Hast du irgendeine ganz lose Ahnung, was dahinter stecken könnte? Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch seit Anfang diesen Jahres in Therapie, weil ich mir irgendwann gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, dass man da etwas unternehmen soll. Also ich weiß nicht. Was ganz Spezielles haben wir noch nicht herausgearbeitet. Also es ging halt immer wieder halt um die Situation hier zu Hause. Und meine Eltern sind jetzt auch getrennt. Das ist aber auch schon länger her. Und ich wohne halt noch bei meiner Mutter hier zu Hause. Wie lange ist das her, dass die Eltern sich getrennt haben? Also da war ich ungefähr 10 Jahre. Also wirklich schon sehr lange her. Mhm. Und hast du die Trennung damals als sehr schmerzhaft empfunden? Ja, schon. Ich habe es halt auch damals teilweise gar nicht so verstanden, was da jetzt so abgeht. Ich habe halt immer nur gehört, wie meine Eltern sich unten gestritten haben. Und ich habe dann halt immer die Musik ganz laut aufgedreht, weil ich das nicht hören wollte. Mhm. Ja, und da war es halt irgendwann so, dass mein Vater dann halt ausgezogen ist. Und meine Mutter hat seitdem halt auch einen neuen Freund. Wie kommst du mit dem neuen Freund klar? Das ist halt auch so eine Sache. Also er liebt mich halt wie seine eigene Tochter. Und ja, ich weiß es nicht, also ich kann es echt nicht beschreiben, also ich weiß, was er für mich tut, aber ich kann halt diese Gefühle nicht erwidern, das ist ja manchmal ein Problem in der Familie. Verhältnis zu deiner Mutter, wie ist das? Also das ist sehr gut, also ich weiß nicht, ich würde für meine Mutter jederzeit mein Leben geben, weil ich sie über alles liebe und das ist schon ein sehr enges Verhältnis. Und zu deinem Vater, wie sieht's da aus? Ich sehe ihn regelmäßig. Also das ist jetzt eigentlich auch ein relativ gutes Verhältnis, würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber interessant ist ja, dass gar nicht so viel später das ja angefangen hat bei dir, nachdem deine Eltern sich getrennt haben. Ja, genau. Und natürlich ist das für ein Kind, gerade in dem Alter, immer ein mega Schock, wenn die Eltern sich trennen und vor allen Dingen, wenn die Eltern sich streiten. Ja. Du hast es ja gerade beschrieben. Ist das ganz schlimm. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Als die Eltern noch zusammen waren, wie war das denn da, die Stimmung in der Familie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nur, dass es gab halt schon mal ab und zu Streitigkeiten, aber jetzt nicht krass war, wie es halt heutzutage ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil das Schlimmste an, was ich mich erinnern kann, dass meine Mutter vor mir, ja, ich will jetzt nicht sagen Nervenzusammenbruch hatte, aber sie ist halt schon zusammengeklappt und hat geweint und war auch eigentlich nicht mehr so richtig ansprechbar. Mhm. Und ja, ich gebe mir halt die Schuld dafür und es muss auch dazu sagen, dass sie auch vor ein paar Jahren an Krebs erkrankt ist. Ist soweit auch wieder geheilt, aber... Also ein weiterer Schock. Schock. Ja, eben. In dir. Ja. Du sagst, du würdest alles für deine Mutter tun. Die Mutter erkrankt an Krebs und da gerät man ja in wahnsinnige Angst und Panik. Du hast gerade gesagt, du hattest damals das Gefühl, du seist schuld daran, dass sie einen Nervenzusammenbruch hatte. Da warst du ja ein kleines Kind noch. Das war jetzt vor... Achso, das war vor ganz schön. Ja, genau. Und warum glaubst du, dass du da schuld daran warst? Es ging halt im Prinzip darum, es sollte mich halt im Bad fertig machen. Ich habe halt gesagt, ich möchte hier noch irgendwas 10 Minuten zu Ende gucken. Mhm. Und das hat sich halt wieder so hochgewiegelt. Und im Prinzip, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, okay, ich mache mich halt jetzt fertig, dann wäre das halt alles nicht passiert. Das klingt jetzt lächerlich, dass sowas halt so eskalieren kann, aber so ist das hier halt jedes Mal. Mhm. Nee, das klingt nicht lächerlich, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass in bestimmten Konstellationen sich das dann wirklich so hochschaukeln kann. Als du sehr klein warst, gab es da mal Gewalt gegen dich? Hat dich jemand geschlagen? Nee. Gar nichts. Hat dir also schon, dass mein Vater mir mal schon mal auf den Hintern gehauen hat oder so, das ist ja überall so. Also es war jetzt nichts Schlimmes. Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile in der Therapie, was du gerade erzählt hast. Mhm, genau. Und ihr seid nicht ein Stückchen weitergekommen? Also so gesehen, also wir sind halt schon weitergekommen, dass wir auch schon auch öfters über die Situation hier zu Hause reden und noch immer ein paar andere Sachen. Aber ich weiß halt auch nicht so wirklich, ob es was bringt, weil also seitdem ich in Therapie bin, gab es halt nur einen Zwischenfall. Mhm. Aber das hat eigentlich zu bedeuten, weil ich habe ja gedacht, es kann halt monatelang nichts kommen und dann kommt halt ganz plötzlich wieder was. Deswegen weiß ich nicht, wie es an der Therapie, weil ich das halt daran, dass halt einfach momentan Ruhe ist. Hast du einen Freund? Nee. Hattest du schon mal einen? Nein. Also es waren halt meistens so Beziehungen, die haben halt nie lange gehalten, weil ich weiß nicht, also ich bin halt nicht so der Beziehungsmensch, fühle mich dann eingeengt und es ist auch so, dass ich Menschen halt nicht wirklich vertrauen kann. Ich finde, dass Vertrauen schon wichtig ist für eine Beziehung. Mhm. Fehlt dir das, dass du keine Liebesbeziehung hast? Manchmal schon. Also manchmal ist es halt schon so, dass ich mich schon recht einsam fühle. Also ich habe halt auch schon gute Freunde, aber denen habe ich das zum Beispiel noch nie erzählt, weil ich mich halt dafür schon ein bisschen schäme, dass das halt bei mir manchmal so abläuft. Mhm. Ja, genau. Hast du schon sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja, genau. Das habe ich schon. Funktioniert auch. Mhm. Ja. Und du bist noch, bist du noch Schülerin? Nee, ich bin in der Ausbildung. Ja. Ja. Also ich glaube, Emma, ich weiß nicht, ob du da in der richtigen, bei der richtigen Psychologin oder beim richtigen Psychologen bist. Der Weg, dass du dich mehr erkennst und dass das sich irgendwie auftut, warum du so funktionierst und so reagierst, ist schon, ich glaube, der richtige über eine Psychotherapie. Die Frage ist nur, ob diese Person richtig ist. Es hat natürlich irgendwas mit dieser, mit der Familie, mit deinen Ängsten, mit deiner etwas komplizierten Beziehung zu deiner Mutter. Das alles ist, damit hat das zu tun. Und in einer guten Therapie arbeitet man das auf. Ja. Ich möchte gerne mal meine Psychologin zu Rate ziehen, die Magdalena, die das Gespräch mitgehört hat. Ja. Ich hoffe, dass sie dir noch ein bisschen Wegweiser geben kann, noch einen Rat geben kann, worauf du auch in deiner Therapie achten sollst und welche Fragen du vielleicht auch dort formulieren sollst und so weiter. Ja. Dass du das machst, ist sehr richtig. Das hätte ich dir auch empfohlen. Ja. Nur, wenn du das Gefühl hast, vielleicht jetzt nach einem Jahr oder so, eigentlich bringt mir das da nichts, dann brich es ab und such dir jemanden neuen. Ja, ja, das ist halt auch mal so eine Sache, dann jemanden zu finden. Genau. Ich weiß, das ist ganz schwierig. Aber nur so funktioniert es, wenn man jemanden findet, wo man das Gefühl hat, der kapiert mich, der versteht mich. Ja, ich kann auf Augenhöhe mit dem reden und ich muss dem nicht irgendwie groß was vormachen. Ja. Liebe Emma, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen und ich wünsche dir viel Glück und gute Besserung. Alles klar. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. Und schon geht es weiter mit Regina. Regina ist 39. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Domian. Ich bin nicht 39. Nee, 69. Entschuldige, ich habe mich versprochen. Ja, ist nicht schlimm. Regina. Ich soll dir sagen, dass ich eine Stimmbänderlähmung habe und deshalb nicht lauter sprechen kann. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kann dich gut verstehen. Gut, dann machen wir weiter. Genau. Um was geht's denn? Und zwar bin ich seit 3 Jahren in der Nacht inkontinent. Seit 3 Jahren? Nur in der Nacht? Nur in der Nacht. Wie kommt das? Hast du eine Idee? Ich bin eine sehr kranke Frau. Unterleibskrebs, Darmkrebs, Brustkrebs, 4 Bypass am Herzen. Mhm. Alles hintereinander. Dann die Schilddrüse und dabei die Stimmbänderlähmung. Wie sieht es denn mit der Krebserkrankung aus? Ist die so weit im Griff? Ja, ich hatte alles mit Chemo, Strahlen immer wieder und seit 6 Jahren im Griff. Aber ich habe natürlich wieder Angst vor dem nächsten Mal jetzt am 19. Dezember zum Frauenarzt zu gehen. Wenn du wieder untersucht wirst? Ja, ja. Klar, da hat man immer Angst, dass wieder irgendwas ist und man kommt wieder in die ganze Maschinerie rein. Ja, ja. Mhm. Aber das Problem ist jetzt, mein Lebensgefährte, mit dem ich 15 Jahre zusammenlebe, läuft es eigentlich, sagen wir mal, der Oberbegriff, super. Mhm. Aber seit einigen Wochen sagt er mir, dass ihm der Sex fehlt. Mhm. Und er wegen meinen Höschenwindeln, die ich nachts tragen muss, wie soll ich das sagen, er nicht mehr kann. Das macht ihn nicht an oder turnt ihn ab. Er turnt ihn ab. Mhm. Hattet ihr denn bis vor kurzem noch regelmäßig Sex? Bis vor 3 Jahren, das ist schon 3 Jahre her. Ach so, das heißt also mit der Inkontinenz fing das dann auch an, dass... Der Waschluss. Ja. Mhm. Und jetzt darf man nicht vergessen, er ist ja erst 57. Mhm. Und er bringt es jetzt zum Ausdruck, dass ihm das fehlt. Und wie? Er sagt, unsere Liebe wäre was Besonderes. Mhm. Und er sagt mir auch jeden Tag, dass er mich liebt. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich ein schlechtes Gewissen, ob er aus Mitleid bei mir bleibt. Ach so. Mhm. Oder ob es Liebe ist. Er sagt mir immer, es ist was Besonderes. Er hat dir das so gesagt, dass ihm das fehlt? Ja. Hat er dazu noch was gesagt? Oder hat er nur einfach das so gesagt? Nur einfach so. da ist ja auch sehr schwer, darauf zu reagieren dann in deiner Situation, denn du kannst ja nichts dafür. Ich war hilflos in dem Moment, genau, Domian. Das meine ich, ja. Hättest du denn überhaupt aufgrund deiner schweren Erkrankung noch Lust auf Sexualität? Jetzt nach den 3 Jahren, denke ich mal, ist es vielleicht vorbei, Domian. Mhm. Ich weiß es nicht, ob mich das nochmal anmachen würde oder was. Ich weiß auch, dass er sich selbst befriedigt. Und du trägst nachts dann immer so Windelhosen wahrscheinlich. So richtige Höschen, ja, sind das, ne? Und geht es da nur um das kleine Geschäft nachts? Ja. Ich habe das auch tagsüber im Griff. Hast du mal mit einem Arzt darüber gesprochen, warum das so ist, und gerade nachts? Ach, ich habe überall im Krankenhaus gelegen. Ich habe sogar, du weißt ja ungefähr, wo ich wohne. Nee, weiß ich nicht. Im Oberbergischen. Und ich bin selbst bis nach Köln, wo ich operiert worden bin, hingegangen und habe gesagt, bitte helft mir. Ja. Und dann hat der gesagt, das wäre psychosomatisch bedingt, die könnten mir nicht helfen. Das kann ja vielleicht auch sein. Das ist ja so ungeheuer belastend, was du hinter dir hast und mit was du da kämpfst, ja, dass die Psyche sich da irgendwie mal auf diese Art und Weise Luft macht. Ja, ich muss jetzt dabei sagen, Domian, ich bin jetzt in einer Tagesklinik, in ambulanter Behandlung. Eine psychosomatischen Tagesklinik. Psychosomatisch, ja, in der Tagesklinik. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja, das war mein Ansatz, aber ich kann da nicht reden, Domian. Warum nicht? Mir fehlen die Einzelgespräche. Ach, du bist ja in der Gruppe. Ja. Und das ist nicht dein Ding. Nein. Da musst du das deinen dich betreuenden Ärzten und Therapeuten sagen. Niemand kann... Ja? Die Therapeutin ist momentan in Urlaub. Weil das kann ich sehr gut verstehen. Für mich wäre das auch nichts, in der Gruppe zu reden. Ja. Wenn, dann müsste ich direkt mit einem Psychologen, einem Psychiater sprechen, nicht in der Gruppe. Da ist jeder anders gepolt. Ja. So, wenn die zurück ist, musst du das auf jeden Fall so erwünschen, dass die eine andere Form für dich finden. Ja. So, aber jetzt zurück zu deinem Lebensgefährten. Ja. Wenn er nicht das jetzt so gesagt hätte und wenn du nicht den Eindruck hättest, ihn stört das vielleicht doch ein bisschen, könntest du damit leben, mit diesen nächtlichen Vorkommnissen? Ja. Er hat es so gesagt. Hat er denn gesagt, dass er einen großen Druck hat und das auf Dauer nicht aushält ohne Sexualität? Ja, so in etwa. Er hat mir, ich sage es dir jetzt wörtlich, wir haben eine wunderbare Liebe, sagt er, aber mir fehlt der Sex. Und das frisst mich auf, Domian. Ich habe in einem halben Jahr 30 Kilo abgenommen. Du hast Angst, dass er dich vielleicht verlässt? Ja. Und du hast Angst, dass er bei dir bleibt, nur aus Mitleid? Ja. Und das ist auch grauenhaft. Wenn man das mitbekommt, dass jemand nur aus Mitleid mit jemandem zusammen ist. Hast du das mal so für ihn gesagt? Ich kann mit ihm nicht darüber reden. Ich habe Angst, wenn ich das anspreche, dass er sagt, ja, dann ist es eben so. Dann was? Dann ist es eben so, dass er sagt, na ja, dann müssen wir uns eben trennen. Ich weiß, ich denke, vielleicht für ihn mit ist vielleicht ein Fehler. Ich glaube, Regina. Ja. Auch auf die Gefahr hin, dass du vielleicht etwas hörst, was dir nicht so gefällt, finde ich, dass der Schritt, ihn doch anzusprechen, der richtige ist. Weil so drehst du dich im Kreis. Du hast gesagt, du hast schon 30 Kilo abgenommen. 30 Kilo, ich wiege nur noch 48 Kilo. Das ist unfassbar. Ja. So drehst du dich im Kreis, machst dir ständig Gedanken und denkst genau das, was du mir gerade erzählt hast. Ja. Wenn du ihn ansprichst, gibt es ja mehrere Varianten der Antwort, wenn er ehrlich ist. Entweder sagt er, pass auf, ich habe dir das so erzählt, dass mir das fehlt, Aber ja. unsere Liebe ist so stark, dass ich auch darauf verzichten kann. Ja. Und ich bleibe nicht aus Mitleid mit dir zusammen, sondern weil ich dich liebe. Das ist die eine Variante. Die andere ja. Variante ist, dass er sagt, ja, es ist wirklich so stark, dass ich darüber nachdenke, aus der Beziehung rauszugehen. Das ist ein Ziel. Entschuldigung, was er mir danach noch gesagt hat, war, ich weiß ja überhaupt nicht, ob ich noch mal mit einer anderen Frau schlafen könnte. Ja, aber da siehst du, dass da auch, dass es in ihm auch brodelt und er auch gefangen ist in seinen Gedanken. Der macht sich auch ständig Gedanken darüber. Was meint er damit, ob ich überhaupt noch mit einer anderen Frau schlafen könnte? Ja, ob er es dann noch mal schaffen würde. Ach so. Mhm. Hältst du es für denkbar, dass ihr beiden unter Anleitung eines Fachmannes, also in einer Paarberatung, mal darüber sprechen könntet? Ich glaube, das würde er sogar mitmachen. Ja, dann macht das. Dann macht es. Dann macht es, Regina. Ich spüre das so, dass dich das so zerfrisst, diese Gedanken. Ja. Ich bin im Schatten meiner selbst nur noch. Ja. Wie lange ist das? Mir gefällt das nicht. Er sagt, wenn ich dich sehe, keinen Zentner mehr. Schlimm. Alle halten mich für 10 Jahre jünger. Aber ihm gefällt das Dünne nicht. Regina, wir werden dir jetzt mal ein paar Adressen von Paarberatungen in deiner Umgebung, irgendwo im Oberbergischen, sagst du, ja. werden wir dir in die Hand geben. Oh, das wäre lieb. Und dann schlägst du ihm das mal vor. Ja. Und wenn er sagt ja, dann machst du da einen Termin. Ja. Und dann wäre man zumindest einen Schritt weiter. So, glaube ich, ist das kein guter Zustand. Nein. Vielleicht löst sich das Ganze ja sogar auf. Das will ich sehr hoffen für dich und für euch. Aber so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt ist. Nein. Jetzt sag mir doch bitte nochmal, wie es zu dieser Stimmbandlähmung gekommen ist. Durch die Schilddrüse? Durch die Schilddrüsenoperation. Hat man da was verraten? Da haben die Mist gebaut, ja, ja. Also ein Operationsfehler? Ja, ja. Aber damals hat man gesagt, naja, es ist halt so, dann hatte ich ich konnte gar nicht mehr sprechen. Mhm. Und dann hat man mir 2 Stimmbänder-Operationen mir gemacht. Mhm. Und dann, das ist alles, was ich noch an Stimme habe. Ich könnte nie um Hilfe rufen oder was. Geht gar nicht mehr. Nein. Aber ich bin froh für dich, dass du überhaupt so sprechen kannst wie jetzt. Wir können uns ja ganz normal unterhalten. Vorher man sagte mir eben, ich soll das direkt sagen, weil ich so leise rüberkomme. Nö, ich finde das völlig in Ordnung. Also hat man da einen Fehler gemacht und das musst du jetzt auch noch ertragen in eurem ganzen anderen Leid. Ja, ja. Liebe Regina, jetzt machen wir es so. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückgerufen. Oh, danke. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie ein bisschen und positiv weitergeht. Du, Mian, es tut mir so leid, dass du aufhörst. Du bist mein Begleiter jede Nacht. Er kommt und sagt, guckst du wieder deinen Domian? Sagt er, guck du mal. Ich habe von dir von 2004 eine Autogrammkarte. Ich habe jetzt eine bekommen. Ich bin ein ganz großer Fan von dir. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich werde dich besuchen, wenn du auf Tour bist. Ach, sehr gut. Das freut mich sehr. Da mach dich mal bemerkbar. Da sagst du, ich bin die Frau mit der leisen Stimme. Weiß ich sofort, wer du bist. Ja. Okay? Danke dir, Domian. Liebe Regina, dann leg bitte auf und die Magdalena meldet sich gleich bei dir. Ich danke dir. Tschüss. Noch eine schöne Zeit. Das wünsche ich dir auch. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.34 Uhr und hier ist unser Thema für nächste Woche. Das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt die Entscheidung meines Lebens. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die gerade jetzt zur Zeit vor einer ganz großen Lebensentscheidung stehen. Und vielleicht wisst ihr nicht, was ihr machen sollt, wohin ihr gehen sollt. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die in der Vergangenheit mal eine sehr wichtige Entscheidung getroffen haben, aber nicht genau wissen und sich nicht im Klaren darüber sind, ob das das Richtige war. Die Entscheidung meines Lebens. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche Mittwoch ab 0 Uhr an oder gerne dann auch während der Sendung. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, die Entscheidung meines Lebens. So, jetzt geht's weiter heute mit der freien Themennacht und hier ist Nadine und Nadine ist 21. Morgen Nadine. Hallo? Hallo Nadine, ich hoffe, du hörst mich. Ja. Sehr gut. Um was geht's bei dir? Also mein Thema ist heute krankhafte Eifersucht. Und zwar geht's um mich und meinen Freund. Wer ist denn krankhaft eifersüchtig? Mein Freund. Ich dachte du. Nee, ich nicht. Bei dir ist alles im Normbereich, im grünen Bereich. Ja, auf jeden Fall. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 5 Jahre zusammen. Oh ja, das ist ja schon eine gute Zeit für jemand, der 21 ist, ist 5 Jahre eine lange Beziehungszeit. Ja, das stimmt. So, beschreib ihn mal. Wie ist er drauf? Was macht er? Ja, das ist so. Das hat vor einem Jahr ungefähr angefangen. Da fing er an, mich per WhatsApp zu kontrollieren. Mhm. Hat dann geguckt bei unserem selben Bekannten, ob die zur gleichen Zeit mit mir online sind. Mhm. Und wenn die zur gleichen Zeit mit mir online waren und das mal öfters passiert ist, dann hat er mir immer unterstellt, dass ich doch mit denen fremd gehen würde. Und ja, das fing so an. Dann habe ich irgendwann das ausgestellt, dass er zu sehen kann, wann ich zuletzt online war. Mhm. Und er hat dann immer weitergemacht und mir auch mit mehreren Männern das dann unterstellt. Und ja, das wird immer schlimmer. Aber du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen? Nein, auf gar keinen nichts. Fall. Nein. Dann sind ja solche Unterstellungen oder solche Fragen schon sehr verletzend, finde ich. Ja, natürlich verletzt mich das. Und vor allem, es fehlt ja das Vertrauen, was ja sehr wichtig ist. Genau. Und das ist jetzt im Laufe des Jahres immer schlimmer geworden. Ja, das wird immer schlimmer. Was war denn jetzt bisher so das Schlimmste, was er sich geleistet hat? Also das Schlimmste war, wir wollten Anfang September im Urlaub mit meiner besten Freundin und ihrem Freund. Mhm. Und dann hat er eine Nacht vorher, hat er sich eingetrunken und dann fing er an, auf einmal mich zu beleidigen. Er möchte nicht mehr mit und ich würde ja eine Affäre mit dem Freund von meiner Freundin haben und wir sollen doch alleine in Urlaub und einen Dreier machen. Und dann hat er mich die ganze Nacht tyrannisiert per WhatsApp, Telefon, hat nachts bei meinen Eltern auf Haustelefon angerufen und meine Freunde angerufen überall. Die haben schon gesagt, die schalten jetzt alle ihr Telefon aus und mich auch wirklich verbal beleidigt und alles. Ne? Das war schon... Aber das klingt ja richtig irre. Ja, das denke ich mir auch. Und das vom Urlaub, ich war ja in Freude wie alle, aber irgendwie... Ist er denn dann letztendlich doch mitgefahren? Er ist dann letztendlich doch mitgefahren, aber mit einer halt, war nicht die Stimmung, wie sie sein sollte. Und hat er sich im Urlaub auch nochmal daneben benommen? Nee, da hat er sich Gott sei Dank zusammengerissen. Jetzt finde ich sonderbar, ihr seid 5 Jahre zusammen. 4 Jahre lief es normal und gut. Mhm. Und dann plötzlich vor einem Jahr kommt der anders drauf. Ich verstehe das auch. Warum? Ist da irgendwas vorgefallen vor einem Jahr? Nee, eigentlich nicht. Deswegen, das kam von jetzt auf gleich, hat er mir das unterstellt. Ich würde ja immer neue Männer haben. Und es ist ja nicht nur, dass er mir das unterstellt mit einem Mann. Im Laufe dieses Jahres hatte ich bestimmt schon seiner Meinung nach 7 Stück. Ja. Ist er treu? Ich denke schon. Also eine Hand ins Feuer kann man ja nie legen. Mhm. Aber ich habe gerade so einen Gedanken, der kann auch völlig falsch sein. Vielleicht projiziert er sein Verhalten auf dich? Also, ach, dass er fremdgehen würde? Ja, vielleicht. Und versucht sich zu schützen, indem er dich beschuldigt. Ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr um die Ecke gedacht, aber man muss ja alles mal durchdenken und alles für möglich halten. Ja, daran habe ich jetzt noch ehrlich gesagt nicht gedacht. Wie ist er denn sonst, wenn er mal gerade nicht eifersüchtig ist, dir gegenüber? Ja, dann verstehen wir uns wirklich super, das ist alles gut dann, ne? Also auch noch herzig und zärtlich, Sexualität läuft auch? Nee, die läuft im Moment auch nicht so gut, ne? Mhm. Auch seit einem Jahr? Ja, schon. Auch das ist ja komisch. Aber das geht mehr so von mir aus, weil ich kann das dann nicht so, weil ne, das bedrückt mich ja trotzdem, klar, wenn klar. er das immer so mir unterstellt. Klar. Ja, weil es eine ungeheure eine Vertrauensverletzung ist. Er entzieht dir ja das Vertrauen. Das ist ja die Grundlage einer Beziehung. Ja, genau. Was glaubst du denn, was er für dich empfindet noch nach den 5 Jahren? Also ich glaube schon, dass ich ihm noch viel bedeute. Weil manchmal, wenn er dann halt, gerade Wochenende ist es ja dann ganz schlimm mit seiner Eifersucht, wenn er sich mal einen trinkt. Mhm. Und dann lasse ich ihn ja schon manchmal eine Woche auch zappeln und ignoriere ihn komplett und alles. Dann versucht er sich schon, also er bemüht sich da schon sehr. Ne? Wie, aber es ist halt immer dasselbe. Wie reagiert er denn überhaupt auf dich, wenn du das dann abstreitest und sagst, wie kommst du da drauf und warum tust du das, du verletzt mich? Wie reagiert er dann? Ja, dann schreit er rum, ich soll es doch endlich mal zugeben. Dann sage ich immer, was soll ich denn zugeben? Und er so, ja, ich weiß das. Und ja, das ist wirklich krankhaft. Und wenn du dann weiterbohrst, wenn du sagst, wie, du weißt das, woher weißt du was? Ja, dann sagt er, ich sehe das doch, ein WhatsApp und so. Aber er sieht doch nichts mehr. Wenn ich online bin, dann sieht er ja, dass ich online bin zu diesem Zeitpunkt gerade. Okay, du kannst ja auch mit dem einen oder anderen männlichen Menschen kommunizieren, das ist ja auch nicht verboten. Nee, ist ja auch nicht, aber es ist ja noch nicht mal so. Und ich denke mir, heutzutage ist das völlig normal, dass man mal mit einem Bekannten zur selben Zeit online ist. Ja, sicher, gar keine Frage. Und das war ja vorher auch der Fall, vor dem Jahr. Ja. Also wenn du ihn immer weiter in die Enge treibst, was macht er dann? Ja, er sagt halt, wie gesagt, immer die ganze Zeit, ich soll es zugeben und er weiß es doch. Und ich habe dann irgendwann auch keine Lust mehr und fahre dann meistens nach Hause oder so. Ne? Weil so in den letzten 4 Wochen, sagen wir mal, wie oft ist das vorgekommen? Ja, da kam schon immer, auf jeden Fall 2-mal die Woche. 2-mal die Woche? Ja. Nadine, ich würde an deiner Stelle andere Seiten aufziehen, ihm gegenüber. Aber trennen möchte ich mich natürlich nicht, ne? Weil es, wie gesagt... Ja, aber du kannst schon etwas härter auftreten, finde ich. Und du kannst auch dieses drohen, wenn er sich nicht anders benimmt. Weil du hast allen Grund, zornig zu sein. Immer vorausgesetzt, du sagst mir die Wahrheit, dass da nichts ist. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, okay. Dann hast du das Recht, zornig zu sein. Und dann soll der verdammt nochmal damit rausrücken, was bei ihm los ist und warum seit einem Jahr. Und das geht nur, wenn du wirklich hart auftrittst. Sonst denkt der, naja, ich kann ja mit der Kleinen machen, was ich will. Und du kannst auch das ruhig androhen, wenn das irgendwie so weitergeht. Und stell dir mal vor, das ist jetzt das nächste halbe Jahr, wird das vielleicht sogar immer noch schlimmer. Das ist ja keine Beziehung mehr. Nee, das stimmt. Also, wie gesagt, geh harter an ihn ran. Und versuche rauszukriegen, was mit dem los ist, was den treibt. Irgendwas treibt den. Das fällt ja nicht aus heiterem Himmel. Ja, aber er sagt ja dann, wie gesagt, sagt er ja dann immer, ich weiß das halt, ich sehe das. Und okay, dann musst du sagen, okay, dann führt die Diskussion nicht weiter. Dann können wir auf Dauer nicht mehr zusammen sein, wenn du mir so misstraust. Wenn du mir so elementar misstraust und vollkommen an Haaren herbeigezogene Sachen sagst, zerstörst du unser Vertrauensverhältnis. Und das ist ja auch so. Ja, klar, auf jeden Fall. Irgendwann hast du eine Aggression auf den. Klar. Wenn man immer zu Unrecht beschuldigt wird, ist man irgendwann so richtig sauer. Ja, und vor allem die anderen Leute, die bekommen das ja auch alle mit. Ne? Mhm. Die sagen ja auch, das ist ja nicht normal, was bei euch so passiert. Äußert er sich dazu, dass ihr nicht mehr so viel Sex habt? Ja, er sagt immer, warum nicht? Und dann sage ich halt, dass es mich belastet und dass ich nicht einfach ganz normal dann wie in einer normalen Beziehung mit dir schlafen kann. Ne? Nadine, mehr kann ich nicht sagen. Härter rangehen. Okay. Du hast das Recht dazu. Finde ich. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich versuch's mal. Viel Glück. Alles Gute, Nadine. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, wir haben 14:45. Und hier ist Holger. Holger ist 50. Guten Morgen, Holger. Guten Morgen, Domian. Lieber Holger, guten Morgen. Und was gibt's bei dir? Was es bei mir gibt? Ja. Ich dachte, fragst du mich jetzt, worüber du reden möchtest? Nee, du hast eigentlich angerufen, um mit mir zu reden und ich weiß ja nicht, warum. Naja, so ein dringendes Bedürfnis hatte ich nicht, aber ich habe mit einer Redaktion drüber gesprochen und es ging so um das Thema Sexualität bei mir. Ja. Warum? Zwar, was ist da los? Ist bei mir ein bisschen anders, wie was bei den meisten Menschen ist. Die meisten Menschen, die freuen sich eigentlich eher daran, dass sie mit Mann oder Frau irgendwas zusammen machen. Und bei mir ist das so, dass ich zum Orgasmus komme, indem ich Regen genieße. Also ich liebe Gewitter und so und damit kann ich abspritzen. Moment, jetzt habe ich jetzt. Du liebst Gewitter? Ja. Gewitter, also Gewitter machen dich. Richtig, also desto extremer das Wetter ist, solange es relativ warm ist. Desto schärfer wirst du. Desto schärfer wirst du. Richtig. Dann hast du aber nicht viel Sex. Ja, das ist auch richtig, ja. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich Autist bin und das ist halt nicht so einfach, Kontakte zu kriegen halt. Das, man hat halt immer auch so die Angst, wenn du das mit einer Frau halt hast, dann heißt es halt immer gleich so diese Ecke, Vergewaltigung und sowas halt. Und da habe ich halt immer Angst vor. Was heißt Vergewaltigung? Ja, ich habe halt immer so diesen Eindruck. Also du musst die Leute immer ewig vorher kennen, du kannst es nicht spontan haben, deswegen bin ich dann, wenn sexuell mit Anfassen mit anderen Menschen, eher auf der schwulen Ecke unterwegs. Ach so meinst du das. Ja. So meinst du das. Weil mit Frauen, man muss halt ewig eine Beziehung haben, bis man sich vielleicht das erstmal anfassen kann und so. Und wenn man sich sonst mal so berührt, dann läuft das halt gleich und so in diese Richtung halt. Hm. Ich verstehe, absolut ein kleines Problem, dich akustisch zu verstehen. Habe ich gerade so in den Sätzen gehört, dass du deshalb schwul unterwegs bist? Ja, ich bin bisexuell, aber habe eigentlich mehr Erfahrung mit Männern als mit Frauen, ja. Bisexuell, aber mehr mit Frauen als mit Männern, mehr mit Männern als mit Frauen. Richtig. Ja. Aber das Tollste für dich ist das Gewitter. Richtig. Und das Gewitter und Regen auch allgemein. Erklär mir das mal, nehmen wir mal an, es braut sich ein Unwetter zusammen. Ja. Es fängt stark an zu regnen, es prasselt an die Scheiben. Ja, geil. Jetzt wirst du schon, rattig, wenn ich das erzähle, was? Ja. Und dann blitzt es. Beschreib mir mal, was in dir vorgeht. Also ich vermute mal, dass das Ganze damit zusammenhängt, dass es wie so der Orgasmus Gottes ist. Mhm. Ja. Gott hat einen Orgasmus und das ist der Regen. Und so ähnlich ist es halt, Regen auf mir, das ist irgendwie, was weiß ich, was aus dem Schwanz rausspritzt, das ist halt wie der Regen halt. Gehst du das denn? Kann ich mir das irgendwie erklären. Also eine genaue Erklärung habe ich dafür ansonsten. Ja, solche Sachen kann man auch schwer genau erklären. Gehst bei Unwetter, wenn es gerade nicht vielleicht arschkalt draußen ist, gehst du denn raus und lässt dich auch beregnen? Genau. Also am liebsten nackig auf dem Balkon sitzen und... Ja, das ist ganz verschieden. Balkon habe ich gar keinen. Aber davon abgesehen, das ist ganz verschieden, ob das nur nackig ist oder oft auch mit Klamotten. Also ich finde es auch geil, wie Klamotten nass werden. Ach so. Der Fetisch ist eigentlich weiter verbreitet. Das gibt es recht häufig, nasse Klamotten. Das gibt es häufig, in der Tat. Ja. Und das aber eben weniger mit Regen. Meistens halt, dass die irgendwo in den Fluss gehen oder schwimmen oder so. Ja, ja. Das macht mich weniger. Das finde ich zwar auch erotisch, aber es ist wie Regen halt. Also ich brauche halt das Natürliche dabei, wie etwas langsam von der Natur nass wird halt. Mhm. Und das Donnern und das Blitzen, was hat das wieder für eine Auswirkung? Naja, das ist halt irgendwie so ein besonderes Kribbeln dazu noch. Mhm. Also als ich in Hamburg gewohnt habe, ich wohne mittlerweile auf Mazoren, als ich in Hamburg gewohnt habe, da war ich bei uns immer auf dem Dach gewesen, bei jedem Gewitter und ich lebe immer noch. Wo lebst du jetzt? Auf den Azoren. Auf den Azoren? Ja. Ach, deshalb ist die Leitung auch so schlecht. Ja, wahrscheinlich, genau. Das ist aber exotisch. Ich bin das auch so ganz verrauscht. Das ist ja exotisch. Warum lebst du auf den Azoren? Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Man kommt vom Hundert ins Tausendste. Ich bin in Hamburg von meinen Untermietern in Zusammenarbeit mit der dem Geschwister-Ehepaar, Vermieterinnen obdachlos gemacht worden. Mhm. Dadurch habe ich auch sozusagen meine Arbeit verloren. Mhm. Ich war selbstständig, habe Buttons, Aufkleber, Postkarten und sowas entworfen und verkauft halt. Mhm. Und das konnte ich nicht mehr machen, weil ich kam an meinen Computer irgendwann dann nicht mehr ran halt. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich mir gesagt, okay, dann ist mein Leben in Deutschland zu Ende. Ich habe da keine Wurzeln mehr, abgesehen davon, dass meine Eltern da wohnen noch. Ja. Aber solange die noch leben, in Deutschland ist es arschkalt im Winter. Ich habe schon immer die ich habe seit 7 Jahren die Azoren sehr intensiv bereist im Winter. Achso, du kanntest die Azoren halt sehr gut. Einfach die logische Schlussfolgerung, man bleibt halt einfach mal da. Aha, und was machst du auf den Azoren? Ich habe mir ein Grundstück gekauft und bin dann, um das Holz, um mein Haus zu bauen, betrogen worden von einem Einheimischen. Und jetzt lebe ich halt in so einem Provisorium mit Blick auf den Pico. Das ist ja verrückt. Und du verfolgst von dort aus ab und zu unsere Sendung? Richtig. Ja. Ich kann euch ja einmal im Radio halt hören und bin auch im Fernsehen. Ich habe dann Livestream. Ja. Ja. Du bist, hast du gerade gesagt, du bist Autist. Aber ich hab dich auch schon früher gehört, bevor ich auf Platzformen war. Ja, ich bin wohl autistisch. Das heißt, das sind ja Menschen, die sehr schwer aus sich herausgehen können und die sehr schwer sich in andere hineinversetzen können. So kann man ja sagen. Ja, ne? Gibt es verschiedene Arten von Autismus. Bei mir ist es eine ganz leichte Art. Also ich habe manchmal schon das Problem, halt Kontaktschwierigkeiten zu haben. Aber andersrum bin ich trotzdem auch extrovertiert. Also ich tanze zum Beispiel gerne und was ich mache, mache ich immer recht intensiv. Gibt es denn eine Schwulenszene auf den Azoren? Kaum. Es gab, Terry Costa hat 2013 oder 2012 das erste Mal in Ponta Delgada, das ist die Hauptinsel der Azoren, das heißt die Hauptinsel ist San Miguel, die Hauptstadt ist Ponta Delgada, ist eine andere Inselgruppe, und es ist die gleiche Inselgruppe, aber es ist immer noch so 200-300 Kilometer dazwischen halt. Nee, jetzt bin ich ganz durcheinander. Es ist eine andere Inselgruppe. Ja, ist egal, welche Inselgruppe. Auf der ich jetzt lebe. So, und da gab es halt den ersten Christopher Street, und das waren glaube ich 50 Leuten. Ah, und verkehrst du da ab und zu? Nee, ich war da nicht dabei gewesen. Also auf der Insel, wo ich lebe, ist es immer noch so, dass manchmal Schwule und selbst LGBT-Leute halt von der Polizei noch verfolgt werden. Also ich habe da Fälle gehört, es gab sogar auch mal einen Deutschen, der ist umgebracht worden, um eine Kreditkarte zu kriegen. Und das ist dann nicht passiert, irgendwie vor Gericht halten. Und so ähnlich passierende Sachen gibt es halt auch mit Schwulen halt. Ja, aber Azoren? Es kommt ja schon vor, dass die Polizei hinter mir herfällt, wenn ich am Polizeirevier halt mit der mit den Leckens vorbeilaufe. Okay. Aber die Frage ist nicht explizit jetzt von der Polizei in Schwierigkeiten gebracht worden, ja, weil ich schwul bin. Zumindest wurde das nicht gesagt irgendwie. Ja. Das kann natürlich ein Hintergrund sein. Ich habe schon Probleme mit der Polizei gehabt, halt das. Ja, Holger, ich muss mal unterbrechen. Ich muss unterbrechen. Ich unterhalte mich gern mit dir, aber es ist ausgesprochen schwierig, weil ich dich sehr, sehr schlecht verstehe und ich glaube auch unsere Zuschauer und Zuhörer. Deswegen möchte ich mich jetzt verabschieden von dir. Okay. Schöne Grüße in die Azoren und ich wünsche dir viele tolle Gewitter demnächst. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Ciao. So. Und hier ist Bianca. Bianca ist 41. Guten Morgen. Hallo, Bianca. Bianca muss bitte unbedingt den Ton des Fernsehers oder des Radios. Hallo. Hallo, Bianca. Bitte den Ton wegdrehen. Ja, warte, ich mach grad jetzt. Okay? Ich hoffe. Alles okay? Alles okay. Bianca, schön, dass du da bist. Um was geht's? Und zwar, ich habe eine Beziehung seit 10 Jahren jetzt und gehe seit 1,5 Jahren fremd. Warum? Ja, warum? Weil mein Partner, mit dem ich 10 Jahre zusammen bin, mir das nicht gibt, mit dem ich fremd gehe. Was gibt der dir denn, mit dem du fremd gehst? Ach, wie soll ich das sagen? Aufmerksamkeit. Er ist eigentlich männlich und älter. Der ist männlich und älter? Genau. Männlicher als dein Freund? Ja. Er ist älter und gibt dir mehr Aufmerksamkeit und ist die Sexualität auch besser? Nein, die Sexualität nicht besser. Ach so, das ist gar nicht besser. Nein, die Sexualität gar nicht. Den gibt mein Jüngerer mir. Also dein Hauptfreund, der ist, das ist mein Hauptfreund, genau. Ja. Der ist Sexualität, Sex, alles stimmt, bombastisch. Aber der Ältere gibt mir halt, ja, wie soll ich das sagen? wie schwierig für mich, Männlichkeit. Männlich? Das hast du jetzt schon zweimal gesagt. Das heißt, dein Freund, mit dem du länger schon zusammen bist, ist dir zu unmännlich, zu... Der ist ja nicht attraktiv für mich, ganz im Gegenteil. Er gibt mir das, aber da fehlt irgendwie was. Da fehlt... Ach so, der Freund, mit dem du seit 10 Jahren zusammen bist, findest du auch, den findest du gar nicht attraktiv? Ja, nicht direkt, aber doch schon, aber es fehlt da was. Hm. Fehlt, ich weiß es nicht, was da fehlt. Wie alt ist denn der Ältere? Ja, der ist 58 und ich meine, 17 Jahre älter. Naja, geht ja noch. Ich hatte jetzt noch älter gedacht. Ja, ja. Wo hast du den denn kennengelernt? Ich kenne ihn schon seit über 20 Jahren. Ach so. Und kennt dein Freund den auch? Nein, weil mein jetziger Freund kommt aus Berlin, der ist extra mit mir hingezogen. Mhm. Und ja, der hat sich mir verliebt, der hat das aufgegeben. Der ist extra mit mich nach Krefeld gezogen, von Berlin nach Krefeld. Mhm. Und den anderen kenne ich schon seit über 20 Jahren, aber man hat sich vor 2 Jahren wieder getroffen. Mhm. Und dann hat's gleich geschnackelt? Nein, eigentlich nicht so. Es hat gedauert, aber dann habe ich gemerkt, ja, Verliebtheit, vielleicht auch Schwärmerei, sag ich mal so. Mhm. Aber ich stehe immer noch auf dem und mein jetziger Partner weiß es auch. Ach, der weiß es sogar? Der weiß es sogar. Du machst es nicht heimlich? Nein, ich bin erst vor ein paar Wochen, habe ich damit mit offenen Karten gespielt. Wie hat er denn darauf reagiert? Schlecht. Das kann ich mir vorstellen. Der war sauer auf mich und ja. Hat er dich vor eine Entscheidung gestellt? Ja klar, jetzt immer noch. Aber ach so. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, der Hauptpartner hat gesagt, also entweder... Beide sagen zu mir, entscheide dich. Weil er andere eine feste Beziehung möchte und mit dem ich länger zusammen bin. Ich kann mich von beiden nicht trennen. Ja, dann wirst du so lange warten müssen, bis sich einer von dir trennt. Noch hast du ja die Chance, dass du... Das ja, aber ich möchte es noch nicht. Ja. Ich mag... Bianca, man kann nicht auf zwei Hochzeiten der schöne alte Spruch gleichzeitig tanzen. Ich weiß, aber... Man kann sich nicht Rosinen daraus picken und sagen, ach, ich will aber alles haben. Da muss man schon gucken, wo schlägt das Herz am meisten hin. Und du hast... Ja? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich will mich beide verletzen. Nee, du willst nicht beide nicht verletzen, sondern du willst dich nicht entscheiden. Ja, mit dem ich 10 Jahre zusammen bin, der sagt zu mir, du bist mit mir 10 Jahre zusammen. Ich habe auch noch ein Kind mit dem. Ach so, das auch noch. Okay, ja. Das macht die ganze Sache ja noch gewichtiger. Das heißt, kommt jetzt noch eine ganze Menge Verantwortung ins Spiel. Genau, und den, mit dem ich 2 Jahre zusammen bin, kenne ich ja auch schon länger. 20 Jahre, aber intensiv seit fast 2 Jahren. Und okay, durch Jammern wird es nicht besser. Du musst wirklich in dich hineinhorchen und sagen, wo dein Herz am ehesten hinschlägt, den du am liebsten hast. Ich hab Angst. Wie alt ist euer Kind? Fast 7. Fast 7. Mhm. Verstehst du dich denn mit dem Vater deines Kindes eigentlich so ganz gut im Alltag? Ja, ich hab mit dem auch schwierige Zeit und alles. Was hast du mit dem? Schwierige Zeiten durch. Schwierige Zeiten, mhm. Ich kann nicht allein lassen, der hat ja sonst keinen und... Mhm. Also ich mag es schon. Das kann man jetzt nicht in 3 Sekunden oder nein. 30 Sekunden lösen. Bianca, du hörst die Musik, das heißt, die Sendung ist gleich vorbei, aber ich möchte dich jetzt nicht einfach alleine zurücklassen. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay. So, dann leg mal schnell auf und wir rufen gleich wieder an. Okay. Tschüss, Bianca, ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Tim Dohnke. Ich wünsche euch ein gutes, ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Gute Nacht.